Sechstes Kapitel, gelesen von Schalkmar. Die Wirkung dieses Todes auf Opchilla war entsetzlich. Er weinte und schluchzte, nicht wie ein Mann, sondern wie ein nervöses Weib, das einen Verlust beklagt, den es nicht überleben zu können meint. Übrigens war das Hinscheiden des Propstes da Barroso auch für die ganze Stadt ein großes Ereignis. Es gab nicht ein Haus, in dem man nicht für den Entschlafenen gebetet hätte. In dem Totenhause drängten sich die Menschen, die einen kamen, um dem Verschiedenen ihr letztes Lebwohl zu sagen, die anderen, um zu sehen, wie der Priester im Sarge aussah. In der Nacht, die dem Tode des Propstes folgte, kam vom Konsistorium die Aufhebung des über den Verstorbenen verhängten Panz, und so konnte Savelisch denn in vollem Ornat bestattet werden. Riesengroß lag er da, die Scheitelkappe auf dem Haupte. Totenmessen wurden im Hause unausgesetzt gelesen, und so viel eifrige Priester auch kamen und die auf dem Betpult liegenden Gewänder und Binden anlegten, um die Messe zu singen, jeden bat der Diakon Opchilla um seinen Segen, dass er das Orarium anlegen und mitsingen dürfe. Am zweiten Tage war der Sarg fertig, und nun begann nach einer alten örtlichen Sitte, die auch heute noch in einigen Gegenden bei der Einsargung von Geistlichen ausgeübt wird, eine feierliche und schauerliche Zeremonie. Die versammelte Geistlichkeit mit Kerzen in Händen, in Trauergewänden, trug den toten Savelisch dreimal um den mächtigen Sarg herum. Und Opchilla hielt in der Hand des Toten ein rauchendes Weihrauchgefäß, so dass es aussah, als weihe der Tote selbst seine letzte kalte Wohnstätte. Anlegte man den entschlafenen Propst in den Sarg, und alle gingen fort. Alle, bis auf Opchilla. Er verweilte die ganze Nacht bei seinem toten Freund allein, und da geschah etwas, das Opchilla selbst nicht bemerkte. Wohl aber sahen es die anderen für ihn. Ende des sechsten Kapitels, gelesen von Schalkmar.